My day. From Florida, United States, Marcus Schulz. Sunshine Life. Live auf der Mayday 2010 in der Westfalenhalle in Dortmund. You Make My Day heißt das Ganze und ich habe hier einen, sagen wir mal, Premierenmensch neben mir sitzen. Er hat heute hier zum ersten Mal gespielt. Good evening, Gareth Emery. Good evening, how are you doing? I'm doing fine. How was your set? You know what, blew me away. I did my first time here at Mayday, had no idea what to expect. The production is probably the best sort of large event I've ever seen. It really is unbelievable. And the crowd as well, so up for it. Liking all different styles of music, so yeah, very happy. Very. Also er ist total begeistert, er ist das erste Mal hier, also sein Debüt auf der Mayday. Er ist total begeistert über die ganze Technik, die hier aufgefahren worden ist. Also er hat mir auf dem Weg hierher zum Interview, hat er mir schon erzählt, also er ist total beeindruckt gewesen von der ganzen LED-Technik, der ganze Sound, der hier aufgefahren wurde, aber natürlich auch von dem Publikum, die alle schon, er hat ja recht früh heute Abend hier gespielt, so früh angereist sind und schon so richtig fett abgefeiert haben. Und hier in den Westfalenhallen wird ja zu allen möglichen Styles abgefeiert, also hier wird nicht gesagt von wegen, nein, ich höre nur das oder das, sondern die Leute feiern hier auf alle Styles der Musik. Und das findet er richtig cool. Was it your first time ever playing in Germany or did you play somewhere else in Germany before? Actually my third time. I played 1 year ago, pretty similar time of year to this in Wuppertal, I think, which was also a really nice party. And then one time maybe 2 or 3 years before that, so just 3 times, so not too many times in Germany for me, but they've all been good, thankfully. Also er war noch nicht so oft hier in Deutschland. Letztes Jahr hat er in Wuppertal in einem Club gespielt und dann war er vor 2 Jahren nochmal irgendwo, aber er weiß nicht mehr so genau, wo das war. Also eigentlich erst so sein zweites, drittes Mal, dass er in Deutschland hier am Start ist. So I was reading that you have a new label coming up. What sort of music will the people expect on it? You know, with me, I've always been into a wide range of styles. So although we're mainly known as a trance label, we've got housey stuff, progressive stuff, some techie stuff. The name of the label is Garuda, and I think we're on about our 6th release now, and going like a dream so far, so happy days. Also er hat jetzt gerade sein neues Label Garuda gestartet und da hat er eben so richtig schöne Sachen drauf, also hauptsächlich Trance, aber auch Progressive, er hat House drauf und also unterschiedliche Styles, das wird alles schön drauf vermischt und er hat gesagt, es läuft richtig, richtig gut. What can the people read about it on the internet? Probably the best place is Facebook. We used to say MySpace, but it seems the people have moved on somewhat these days. So facebook.com/GarethEmery, and I update that myself rather than somebody else doing it. So all the latest stuff, new music, always on there. Also ganz einfach, ihr habt es wahrscheinlich auch schon direkt selbst verstanden. Die meisten Leute sind natürlich weiter geswitcht zu Facebook und da ist er natürlich auch ganz einfach zu finden. facebook.com/ und dann Gareth Emery und da findet ihr alles weitere über ihn. Da wird er alles immer ganz aktuell reinschreiben. Okay, good luck for 2010. Good luck for your new label. Indeed. And all the best. Hey, thank you very much. Good to talk to you and good to be here. Und wir sind für euch immer noch live auf der Arena Floor. Für euch seit circa 10 Minuten in dem Mix Markus Schulz. Er wird bis 0.45 Uhr am Start sein und danach gibt es dann Armin von Bürden. Mit beiden werden wir auch noch natürlich quatschen und ihr seid live auf Sunshine Live. Sunshine Live. Live aus den Dortmunder Westfalenhallen. Die Mayday 2010. Und ich wurde auch informiert, wie der Radiosender heißt, mit dem wir weiterhin noch switchen. Und zwar, greetings to everybody listening to Power Hit Radio in Estland. And have lots of fun with our live broadcast on Mayday 2010 in Dortmund, Germany. Electronic Music Radio. Veranstalter RNO Radio GmbH und Co. KG Mannheim. Verantwortlich Uli Hürter und Jürgen Wiesbeck. Sunshine Live. Live. Aus den Dortmunder Westfalenhallen. Die Mayday 2010. I hope you change. I feel nothing new.